Kundgabe 5035. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.1.1951. Entwicklungsprozess bis zur Vollendung. Jesus Christus. Alles drängt der Vollendung entgegen. Ein ewiges Gesetz erfüllt sich, und die Macht und Herrlichkeit Gottes wird offenbar werden. In unendlich langem Zeitraum spielt sich ein Erlösungswerk ab, das von euch Menschen nicht annähernd begriffen werden kann. Das aber dennoch alles Werden und Vergehen, alles Erschaffen und Bestehen begründet, weil es gilt, Unvollkommenes vollkommen werden zu lassen, von Gott einstmals ausgegangene Kraft wieder zur Urkraft zurückzuführen. Aus freiem Willen ungöttlich gewordenes wieder zu gestalten zur Göttlichkeit, wie es uranfänglich gewesen ist. Einen endlos langen Weg erfordert diese Umgestaltung, das Erreichen des Urzustandes. Doch Gottes Liebe und Weisheit erkannte von Ewigkeit sowohl die Notwendigkeit als auch die Mittel zur Erreichung des Zieles. Und also ist sein Heilsplan seit Ewigkeit festgelegt. Demnach zahllose Entwicklungsperioden dazu dienen, das unvollkommene einst von ihm abgefallene Geistige der Vollkommenheit wieder zuzuführen. Unendlich groß ist seine Macht, unübertrefflich seine Weisheit und unaussprechlich tief seine Liebe zu dem, was er erschaffen hat. Diese übergroße Liebe bestimmt ihn, immer wieder neue Rettungsversuche zu machen, so dass Geistige durch eigenen Willen Gott widersteht und auf dem Wege nach oben zu versagen droht. Dann beendet er gewissermaßen eine Erlösungsperiode, um eine neue beginnen zu lassen. Er ist ein Gott der Liebe, aber auch der Gerechtigkeit. Er kann seine Liebe keinem Wesen entziehen, doch die Kraft der Liebe verringert sich bei den Wesen, die ihm Widerstand leisten, ansonsten der freie Wille in Gefahr wäre. Und darum ist es ein überaus langwieriger Prozess, der das Unvollkommene zur Vollendung bringen soll. Er kann Ewigkeiten dauern. Er kann aber auch in kurzer Zeit beendet sein, mit dem Erfolg völliger Vergöttlichung des Geistigen, dass diesen Entwicklungsweg unweigerlich gehen muss, um wieder zu Gott als seinem Ausgang zu gelangen. Ihr Menschen alle seid solche zur Vollendung bestimmten Geistwesen. Ihr alle seid den Weg gegangen und müsstet ihn noch weitergehen, bis ihr zum Ziel kommt, mit Gott wieder vereint zu sein. Es kann dieser Weg sehr lang sein für euch, doch so wie ihr selbst im Verlangen steht, euch Gott als dem erkannten Vater und Schöpfer von Ewigkeit zu eigen zu geben, leget ihr schon die letzte Strecke des Weges zurück. Ihr stehet kurz vor eurer Vollendung, denn euer Abwehrwille ist gebrochen. Der Anlass war des Abfalls von Gott. Gott als die ewige Liebe lässet euch nicht fallen, und ob ihr noch so sehr in Sünde steckt, ihr selbst aber gehet einen entsetzlichen Weg, solange ihr in der Sünde wartet. Und darum müsstet ihr zu ihm rufen, euch emporzuheben aus einem Abgrund, der euch den Gang zur Höhe erschwert. Ihr müsstet frei sein von einer Sündenlast, die euch zu Boden drückt und euch den Weg zur Höhe unmöglich macht. Ihr müsstet eure Sündenlast von euch abschütteln und, weil euch dies allein nicht möglich ist, euren Retter anrufen, Jesus Christus, der eure Sünden auf seine Schultern nimmt und sie zu der großen Sündenschuld der Menschheit trägt, für die er am Kreuz gestorben ist. Ihr müsstet ihn rufen, denn er allein ist eure Rettung. Er allein verhilft euch zur Vollendung. Einmal werdet ihr wahrlich oben stehen im Licht, aber wie lange Zeit ihr dazu benötigt, das entscheidet ihr selbst. Allein werdet ihr niemals das Ziel erreichen, mit Jesus Christus jedoch sehr schnell. Er ist es, der die tiefe Kluft zwischen euch und Gott überbrückt hat. Er ist es, der allen Menschen zur Vollendung verhilft und der auch jetzt noch erretten kann, in letzter Stunde, die gläubig zu ihm rufen, um Hilfe. Darum rufet er allen Sündern zu ihm zu kommen, sich frei zu machen von ihrer Schuld, um den Weg zur Höhe leicht zurücklegen zu können. Jedem ist er nahe, der ihn anerkennt, der an ihn glaubt und zu ihm betet in seiner Not. Er will für einen jeden der Erlöser sein. Er will jedem Menschen den Weg zeigen. Er will jedem die Wahrheit bringen, auf dass ein jeder das ewige Leben finde, bevor ein Erlösungsabschnitt zu Ende geht. Der geistigen Tod bedeutet für alle, die nicht zu ihm, zu Jesus Christus, gefunden haben. Amen.